Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know. Kapitel 1 – Der Fall. Manchmal verfluchte Peter sich selbst, dass er sich auch immer zu jedem Mist breitschlagen ließ. Erstens hatte er eigentlich Besseres zu tun, als in dieses blöde Weihnachtsdorf zu fahren. Und zweitens hätte er eigentlich auch gerne mal ein bisschen Ruhe gehabt vor den Feiertagen. Die würden nämlich wie jedes Jahr mächtig anstrengend werden, wenn die ganze Familie wieder zu Besuch kommen würde. Wären Justus und er nicht auf diesen dämlichen Adventsmarkt gegangen, hätte Mr. Merrydale sie auch niemals angesprochen. Außerdem, woher wusste er eigentlich, dass sie Detektive waren? Peter schrieb die Frage auf seinen gedanklichen Zettel, um den Parkbesitzer noch danach zu fragen. Was Peter jedoch an diesem Tag besonders nervte, war nicht der bevorstehende Fall. Nein, nicht einmal, dass sie die nächsten 2 Wochen in dem Weihnachtsdorf arbeiten würden. Es war die Fahrt dahin. Denn nicht nur konnte er kaum etwas sehen in diesem Schneegestöber, er hatte auch nicht gerade das beste Auto für dieses Gelände. Auf dem Highway in die Mountains war es ja noch relativ gut gelaufen, aber kaum hatten sie die Hauptstraßen verlassen und waren auf der Straße unterwegs, die sie zum Lake Arrowhead und danach weiter zum Santa's Village führen würde, hatte es den Anschein, dass man dort heute noch kein Streusalz ausgebracht hatte. Gezwungenermaßen war Peter nun im Schneckentempo unterwegs und fror sich den Hintern ab. Sein alter MG war zwar von außen ein echter Hingucker, von der Technik her ließ er aber einiges zu wünschen übrig. Tja, wenn er schon für Santa arbeiten würde, vielleicht würde der dann dieses Jahr mal was für ihn springen lassen. Eine funktionierende Heizung vielleicht oder eine Zentralverriegelung, das wäre doch mal was Nützliches. Justus schien es mit der Kälte nicht anders zu gehen. Er hatte sich einen dicken Wollschal aus seiner Reisetasche vom Rücksitz geholt, ihn sich um die Schultern gelegt und sein Gesicht bis über die Nasenspitze darin vergraben. Peter selbst hatte eine Mütze auf und ein paar fingerlose Handschuhe an. Im Radio liefen leise Weihnachtslieder und Peter überlegte seit einer halben Stunde, ob er den Sender nicht doch noch wechseln sollte. Ihm graust es ja jetzt schon vor der gezwungen fröhlichen Stimmung, die er würde vorspielen müssen. Wahrscheinlich würde er die Weihnachtslieder sogar in seinem Schlaf noch hören. Kurzerhand drehte er dann doch auf einen anderen Sender. Ach, schon besser. Also Just, gib mir doch nochmal die Fakten, damit ich auch richtig vorbereitet bin, forderte Peter seinen Kollegen auf. Justus schaute zu ihm herüber und zog eine Augenbraue hoch. »Mensch, Peter, heute Morgen sind wir doch auch noch mal alles durchgegangen.« Seufzend rechtfertigte sich Peter. »Kann ja nicht jeder so ein fotografisches Gedächtnis haben wie du. Ich hab dir schon 1000 Mal gesagt, wir bräuchten mal ein Archiv oder sowas. Oder noch besser, jemanden, der bei den Fällen alles mitschreibt und uns mal ein bisschen Recherchearbeit abnimmt. Das raubt uns nämlich jedes Mal gehörig die Zeit.« Herausfordernd warf er einen Blick auf die Beifahrerseite. Justus schien sich geschlagen zu geben. »Na schön, dann eben nochmal«, setzte er an und begann dann erneut alle Fakten aufzuzählen. »Mr. Merrydale, Eigentümer von Santa's Village in Sky Forest, hat uns letzte Woche auf dem Adventsmarkt angesprochen. Anscheinend geht in seinem festlichen Dorf nicht alles so festlich zu. Da war zum einen die durchtrennte Lichterkette am großen Weihnachtsbaum und zum anderen der Diebstahl der Schneeschaufeln vor dem ersten Schneesturm. Er hat allerdings noch keine Ahnung, wer dafür verantwortlich sein könnte. Es könnte also jeder sein, entweder jemand aus dem Dorf selbst oder aus der nahegelegenen Gemeinde Lake Arrowhead. Und da kommen wir ins Spiel. Wir werden uns die nächsten Wochen im Park einquartieren und unauffällig observieren, wer uns verdächtig vorkommt, um den oder die Täter auf hoffentlich frischer Tat zu ertappen. Soweit so sinnvoll. Nachdem er fertig war mit seinem Monolog, nahm Justus den Flyer mit dem Parkplan, den er bis eben noch ausgiebig studiert hatte, wieder in die Hand. Dieser Park hat wirklich alles, was das Herz begehrt. Eine Lebkuchenbäckerei, eine Eislaufbahn, ein Häuschen, in dem man Briefe an Santa Claus schreiben oder Weihnachtsbaumschmuck selber basteln kann oder einen kleinen Zug, der Besucher von A nach B bringt, um nur ein paar der Attraktionen zu nennen. Erstaunlich! So wie es aussieht, wohnen die Angestellten in kleinen Holzhütten auf dem Gelände. Damit würde sich unsere Frage auch erübrigen, wo wir denn die Zeit über untergebracht sein werden. Murmelte Justus vor sich hin, ohne aufzuschauen. Peter nickte nur, zu beschäftigt, sie sicher auf der sich durch den verschneiten Wald windenden Straße zu halten. Es dämmerte bereits langsam. Deshalb war er umso erleichterter, als endlich das lang ersehnte Schild auftauchte, das ihnen verkündete, dass sie nach wenigen hundert Metern auch schon an ihrem Ziel ankommen würden. Nach kurzer Zeit fuhren sie schon durch den großen Torbogen mit der Aufschrift »Willkommen in Santa's Village«. Der Torbogen war geschmückt mit Tannenreisig und warmglühenden Lichterketten. Rechts und links davon standen zwei kleine Tannenbäumchen mit zahllosen roten Schleifen an den Zweigen. Peter musste schon zugeben, dass das wirklich toll aussah und spürte, wie doch Freude in ihm aufkam. Vielleicht würde es ja doch nicht so anstrengend werden, wie er befürchtete. Er parkte sein MG auf dem kleinen Parkplatz, der für Angestellte ausgeschrieben war, und stellte den Motor ab. »Na dann, wollen wir mal. Hat Mr. Merrydale gesagt, wo wir hin müssen?« fragte er zu Justus gewandt, der sich bereits abgeschnallt hatte und nun umständlich versuchte, seine Reisetasche vom Rücksitz zu hieven. »Nein, aber wir fragen einfach am Empfang«, erwiderte er und stieg aus. Die Dame am Empfang lächelte die beiden Detektive freundlich an. Sie trug einen roten Mantel mit goldenen Akzenten. Unter der kuscheligen roten Mütze lugten dunkle Haare hervor. Sie war schon drauf und dran zu erklären, dass der Park demnächst schließen würde, da unterbrach Justus sie auch schon. Wir sind die zwei neuen Helfer für dieses Jahr. Mr. Merrydale sollte uns bereits erwarten. Mein Name ist Justus Jonas und das ist Peter Shaw, stellte er sie vor. Ach ja, ich habe das Memo bekommen. Ihr seid also unsere zwei fleißigen Elfen. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin Lisa. Ich bin zuständig für den Empfang und mache nebenbei noch einiges an Papierkram, erklärte sie und winkte sie dann durch den Eingang. Kommt mit, ich bringe euch zu Mr. Merrydales Haus. Mit diesen Worten lief sie los und Peter und Justus folgten ihr mit dem Gepäck in der Hand. Der erste Blick in das Dorf war wirklich atemberaubend. Überall an jedem Zaun, an jedem Baum, an jedem Gebäude hingen Lichterketten, mal golden leuchtend, mal bunt, mal sternförmig. In jeder freien Ecke standen kleine und große Tannenbäumchen. Girlanden mit Sternen und Zuckerstangen waren zwischen den Hütten und Häuschen gespannt. Die Wege waren schmal und mit Pflastersteinen ausgelegt. Dort, wo kein Gebäude stand, wuchsen hohe Bäume und beleuchtete Rentiere und Engel standen im Schnee. Es waren kaum noch Besucher unterwegs, was Peter sich fragen ließ, wie es wohl tagsüber hier aussehen würde. Zwischen den Besuchern konnte er auch die Mitarbeiter des Parks entdecken. Sie stachen durch ihre auffällige Kleidung heraus. Oh Mann, so wird er ab morgen dann wohl auch rumlaufen müssen. Naja, was tat man nicht alles für einen neuen Fall? Ihr Weg führte sie vorbei an einer Hütte, in der heiße Schokolade in sämtlichen Variationen angeboten wurde, zwei Häuschen, wo man etwas zu essen kaufen konnte, und einem großen Pavillon, in dem Freitags-, Samstags- und Sonntags-Shows aufgeführt wurden. Als letztes passierten sie eine relativ große Kapelle, die aussah, als wäre sie direkt aus einem Weihnachtsfilm entsprungen. Sie war ebenfalls aus Holz und hatte einen kleinen Glockenturm auf dem Dach. Verschnörkelte goldene Ornamente zierten die Fassade und sie war, wie beinahe alles in diesem Dorf, geschmückt mit Lichterketten und Tannenzweigen. Lisa führte sie zum Rand des Dorfs, das für Besucher zugänglich war. Dort öffnete sie ein Tor am Zaun und ließ die beiden Freunde hindurch. Dieser Teil des Dorfs war für die Mitarbeiter bestimmt. Hier sah es jedoch nicht weniger festlich aus. Kleine, gemütlich aussehende Holzhütten reihten sich aneinander, aus deren Kaminen sanfte Rauchwolken drangen. Die Hütten bildeten einen Kreis, in dessen Mitte eine riesige Tanne stand. Auch diese war über und über mit Schleifen und Lichterketten geschmückt und beleuchtete somit den ganzen Platz. An den Balken der Hütten spendeten altertümliche Laternen einen orangenen Schein. Neben dem großen Baum war ein Brunnen, um den ein paar Bänke gestellt waren. Im Sommer konnte man hier sicher gemütliche Abende verbringen, aber in der Kälte, die im Winter hier herrschte, blieben sie über die Jahreszeit wohl leer. Anders als die Wege im Dorf waren sie hier geschottert, anstatt gepflastert. Lisa führte sie vorbei an den Blockhütten, zu einem etwas größeren Häuschen, das zur Abwechslung mal nicht komplett aus Holz bestand. Die Fassade war weiß und hatte einen Sockel aus massivem Stein. Mit seinen alten Fensterläden mit den Schnitzereien passte es sich perfekt an die Ästhetik vom Rest des Platzes an. Nach einem kurzen Klingeln öffnete sich nach ein paar Sekunden auch schon die Haustür und vor ihnen stand der Mann, den Justus und Peter auf dem Adventsmarkt getroffen hatten. Er trug einen unglaublich kitschigen Weihnachtspulli mit einem Pinguin, der schief fuhr. Auf seiner Nase thronte eine halbmondförmige Brille. Er sah einfach aus wie Santa Claus. Peter fragte sich, ob er sein Aussehen an sein Dorf angepasst hatte oder ob er schon davor so aussah. Mr. Merrydales Gesicht zierte ein Lächeln und er machte Platz, sodass die beiden Freunde und Lisa eintreten konnten. »Kommt herein, kommt herein! Schön, dass ihr da seid, ihr beiden!« brummte er mit tiefer Stimme. Im Wohnzimmer angekommen, setzten sich Mr. Merrydale und Lisa auf das Sofa, während Peter und Justus sich auf den großen Ohrensessel niederließen. Ihre Reisetaschen hatten sie an der Tür stehen lassen. »Schön, dass ihr es geschafft habt«, wiederholte der alte Mann und schaute von Justus zu Peter und wieder zurück. Justus nickte. »Sie haben ein wirklich schönes Dorf errichtet, Mr. Merrydale. Können Sie uns vielleicht ein wenig über die Geschichte von Santa's Village erzählen? Solche Hintergrundinformationen können uns manchmal sehr weiterhelfen«, bat er ihn. Daraufhin fing der alte Mann an zu erzählen. Mr. Merrydale hatte früher in einer Immobilienfirma gearbeitet. Als dann in den späten 70er Jahren das Grundstück des Parks mit einigen der Holzhütten, die heute noch standen, zum Verkauf angeboten wurden, hatte er sich zusammen mit seiner Frau seinen großen Traum erfüllt, einen eigenen kleinen Erlebnispark zu gründen. Er kaufte das Grundstück und errichtete das Dorf in all seiner Pracht und taufte es auf den Namen Santa's Village. Um den Park am Laufen zu halten, gab es festes Personal, das das ganze Jahr über hier arbeitete. Und in den Wintermonaten kamen noch helfende Hände dazu, die ehrenamtlich als Weihnachtselfen verkleidet mithalfen, wo sie konnten, und die festliche Stimmung kurz vor Weihnachten mitbrachten. Die liebevoll genannten helfenden Elfen bekamen Kost und Logis gestellt und hausten in den kleinen Holzhütten. Sehr gut. Als nächstes würde ich gerne eine Liste aller Angestellten erstellen. Festes Personal sowie Elfen. Justus schaute Peter auffordernd an, der daraufhin ein kleines Notizbuch aus seiner Reisetasche am Eingang holte und es aufklappte. Er hasste es, immer derjenige zu sein, der beschreiben musste. Noch ein weiterer Grund, jemanden mit ins Team zu holen, der das entweder sowieso gerne machte oder den Peter einfach dazu verdonnern konnte. Das wäre auch eine faire Arbeitsteilung. Justus als Gehirn, er als derjenige, der die sportlichen Stunts übernehmen durfte und die dritte Person für Mitschreiben bei Auftraggebern und auch für die Recherche. Denn das mochte Peter genauso wenig. Dazu fehlte ihm einfach die Geduld. Sobald er nach 10 Minuten nicht fündig wurde, stieg der Frust in ihm auf. Peter legte eine Tabelle an. Name, Elfe oder Angestellter, Aufgabe im Park und Motiv. Schließlich konnte jeder in Frage kommen. Mr. Merrydale fing an aufzuzählen. Also, Lisa kennt ihr ja schon. Sie sitzt am Empfang und nimmt mir ein wenig Büroarbeit ab. Dann gibt es noch Jacob Miller, der sich um den Technikkram kümmert. Also wenn irgendwas kaputt ist, ist er es, der es wieder hinbekommt. Peter schrieb eifrig mit. Als nächstes haben wir Ellen Harper, die im Winter für die Organisation der Elfen zuständig ist, also Bewerbungen entgegennimmt und Aufgaben einteilt. Ihr werdet sie morgen noch kennenlernen und mit ihr eine Tour durch das Dorf machen. In der Küche und der Backstube sind Martha Davis und Vivian Brown tätig. Und so ging es weiter. Mr. Merrydale ratterte immer mehr Namen herunter. Ein Henry Miller war für die Finanzen des Dorfs zuständig und die Reinigung wurde von Noah Wilkins organisiert. Für jede der Abteilungen gab es noch ein oder zwei Helfer. Insgesamt gab es damit 15 feste Angestellte. Zusätzlich gab es 10 Elfen, die in 3 der Hütten untergebracht waren. Die meisten von ihnen kamen jedes Jahr wieder, um im Dorf ihre Winterferien zu verbringen. Peter und Justus waren also die Ausnahme. Möglicherweise würde das die Sache noch schwieriger machen, wenn sie die einzelnen Personen observieren wollen würden. Sie würden es wohl einfach auf sich zukommen lassen müssen. Diese Ellen würde sie morgen dem Rest der Elfengruppe vorstellen. Und haben Sie schon konkrete Personen, die sich in letzter Zeit verdächtig verhalten haben? Also nicht nur seit der Wintersaison, sondern vielleicht auch schon in den Sommermonaten? Bohrte Justus weiter. Mr. Merrydale schien kurz zu überlegen, dann schüttelte er den Kopf. Nein, bis jetzt nicht. Deshalb bin ich umso gespannter, was ihr zu berichten habt, wenn ihr alle kennengelernt habt. Was haltet ihr davon, wenn wir uns alle paar Tage hier treffen und eine kleine Besprechung abhalten? Der Vorschlag hörte sich sinnvoll an. Die beiden Detektive nickten zustimmend. So machen wir es. Die Zeit zwischen den Besprechungen sollte genügen, um neue Erkenntnisse zu erlangen. Auf diese Weise könnten wir hoffentlich bald einige ihrer Mitarbeiter als mögliche Täter ausschließen. Das hoffe ich, mein Junge, das hoffe ich, erwiderte der alte Mann und klatschte einmal in die Hände. So, Lisa wird euch jetzt zu eurer Hütte bringen, dann könnt ihr euch erst einmal einrichten. Er erhob sich vom Sofa und die anderen folgten ihm schließlich zur Tür. Euer Tag beginnt morgen um 10 Uhr. Ellen holt euch ab. Morgens gibt's die Besprechung für den Tag in der großen Blockhütte neben meinem Haus. Es wäre gut, wenn ihr dann schon eure Arbeitskleidung tragen würdet. Peter und Justus nahmen ihr Gepäck wieder auf und folgten Lisa aus der Haustür. Mr. Merridale wünschte ihnen noch eine gute Nacht, dann fiel die Tür wieder ins Schloss. Also gut, dann folgt mir mal. Eure Hütte ist die mit der Nummer 2. Die anderen Elfen haben die Hütten 1 und 4. Euer Mitbewohner sollte auch demnächst da sein. Abends helfen die Elfen noch beim Aufräumen, zumindest dort, wo es nötig ist, erklärte Lisa, während sie sich vom Haus des alten Mannes entfernten. Der Schotter knirschte unter Peters Stiefeln, der eisige Wind färbte seine Wangen rot. Zum Glück blieb Lisa kurze Zeit später vor einer der Holzhütten stehen. Eine kleine 2 war mit goldener Farbe an die Tür gepinselt. Aus ihrer Tasche zog Lisa 2 silberne Schlüssel. Sie reichte jedem von ihnen einen davon. Ab hier verabschiede ich mich erstmal von euch. Wir laufen uns sicher die Tage mal über den Weg. Dann eine gute Nacht. Vielen Dank, erwiderte Peter und lächelte, während Justus noch ein Bis morgen hinzufügte. Sie blickten der Frau noch kurz hinterher, wie sie den Platz wieder verließ und hinter den Bäumen verschwand, die sich am Zaun entlang reihten. Na dann wollen wir mal, meinte Peter und steckte den Schlüssel ins Schloss.